Okay, Biker Rocker, this is just like paradise. Den ersten Hit, die erste Single von unserer ersten Platte, erschien 1981, noch unter dem Namen Rainbow, es waren noch Zeiten. We'll be right back. Alright, ladies and gentlemen, it's Rock and Roll Outlaw! Oh, danke schön. Das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Come let me love you. like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. Come fill me again. Dankeschön.